Aber eine Vertiefungsfrage lässt uns daran keine Ruhe. Ab wann wurde das Sprechen genutzt, um auch von Sachen zu erzählen, die es gar nicht gibt? Lässt sich nachvollziehen, wann die Menschheit die Fiktion entdeckte? Zunächst lässt sich feststellen, dass alle menschlichen Sprachen eine besondere grammatikalische Besonderheit erlauben. Rekursivität, also die Möglichkeit, eine Rückbezüglichkeit innerhalb von Sätzen herzustellen, zum Beispiel durch Neben- oder Schachtelsätze. Der britische Autor Will Storr hat beschrieben, wie Sätze im Grunde neuronale Filme in den Köpfen der Leser erzeugen. Er behauptet, dass wir die Geschichten, die wir lesen, erleben, indem wir halluzinierte Modelle von ihnen in unserem Kopf aufbauen. Grammatik, die wir lernen, helfe uns demnach dabei, die Simulationen der Welt, die wir beim Lesen und Hören von Geschichten mental erschaffen, überhaupt erst zu strukturieren. Storr bezieht sich hier auf den Neurowissenschaftler Benjamin Bergen, für den Grammatik wie ein Filmregisseur ist, der dem Gehirn sagt, was es wann modellieren soll. Bergen zufolge modelliert unsere Grammatik, auf welchen Teil einer evozierten Simulation sich jemand konzentrieren soll, mit welcher Detailgenauigkeit die Simulation durchgeführt wird oder aus welcher Perspektive die Simulation durchgeführt werden soll. Mit seiner Vorstellung von einer Universalgrammatik prägte der Linguist Noam Chomsky ein großes Paradigma der Sprachforschung. Seiner Ansicht nach lassen der Umstand, dass Menschen die Fähigkeit zum Spracherwerb haben, und die Tatsache, dass alle Sprachen eine Form von Grammatik benutzen, darauf schließen, dass Satzstrukturen und auch syntaktische Eigenheiten wie die Rekursivität universell in unserem Gehirn verankert sind. Tatsächlich weisen Sprachen weltweit, unabhängig von der jeweiligen Kultur, eine gemeinsame Grundstruktur auf. Unsere Sprache wird dank der Syntax zum Ausdruck unseres linearen Zeitempfindens, also unserer Fähigkeit, chronologisch und in Kausalzusammenhängen zu denken. Im Gegensatz zu anderen Tieren haben wir nicht nur eine Vorstellung davon, wie ein Zeitstrahl verläuft, sondern auch ein Konzept für zeitliche Koordination, für die Wanns auf diesem Zeitstrahl, sowie ein Gefühl für ein Davor und Danach. Unsere Kommunikation besteht in großen Teilen aus Aussagen darüber, wann Dinge passiert sind oder passieren werden. Deshalb sind wir in der Lage, Dinge zu planen und zu koordinieren, uns zu verabreden und zu kooperieren. Ein großer Überlebensvorteil.